Hallo, meine lieben Freunde. Ich möchte hier mal eine Frage stellen oder mit einer Frage beginnen. Was ist wichtiger, die Liebe oder der neue Bund? Eine interessante Frage. Was ist wichtiger, die Liebe oder der neue Bund? Mein lieber Freund, vielleicht denkst du, dass der neue Bund das Wichtigste ist, das es gibt. Das Herrlichste, das du je ergriffen hast im Leben, ist der neue Bund. Jetzt lebst du in Frieden, jetzt lebst du in Freiheit, jetzt geht es dir gut, jetzt bist du dankbar, jetzt hast du Dinge ergriffen, die du vorher nicht ergriffen hast. Dein Leben ist angenehmer, dein Leben ist schöner geworden, dein Leben ist mit weniger Druck. Also natürlich, der neue Bund ist das Wichtigste. Ich möchte dir etwas sagen dazu. Der neue Bund wurde geschlossen, weil Gott Liebe ist. Hinter dem neuen Bund steht ein völliges, absolutes Motiv der selbstsüchtigen Liebe. Der bedingungslosen, selbstsüchtigen Liebe. Und wisst ihr, in dem Augenblick, wo ich in meinem Leben den neuen Bund als wichtiger betrachte, als in Liebe zu wandeln, habe ich einen ganz großen Fehler gemacht. Die Bibel sagt Folgendes. Schau, und ich zitiere hier alles ohne Bibel rein aus dem Gedächtnis. Sagt uns die Bibel nicht, auch wenn ich alle Erkenntnis habe, aber nicht in der Liebe bin, so bin ich nichts. Denk einmal, alle Erkenntnis habe. Paulus nimmt das sogar so abstrakt raus, dass er sogar sagt, ich kann Glauben haben, der die Berge versetzt. Aber wenn ich die Liebe nichts habe, so bin ich nichts. Also nehmen wir mal an, du hast die absolut größte Erkenntnis, die je ein Mensch gehabt hat, vom neuen Bund. Größer als der Apostel Paulus es gehabt hat. Niemand im Leben hatte je eine genauere und größere und herrlichere Erkenntnis vom neuen Bund. Und nehmen wir an, diese wendest du jetzt an, rigoros, im nehmenden Glauben nimmst du alles, was Teil des neuen Bundes ist, und das lebst du, dafür bist du dankbar, damit bist du glücklich, aber du wandelst nicht in absolute Liebe gegenüber deinen Geschwistern. Du urteilst, du richtest, du zeigst mit dem Finger, du sagst, Moment mal, die hat es nicht erkannt, jetzt müssen wir sie pushen, doch die Wahrheit auch anzunehmen, dann hast du versagt. Das sagt uns die Bibel. Die Bibel sagt uns, wir sind nichts, wenn wir nicht in der Liebe wandeln. Und wisst ihr, ich muss euch ehrlich sagen, ich war manchmal traurig, wenn ich gesehen habe, wie die Wahrheit vom neuen Bund nicht vereint hat, sondern getrennt hat. Wie Leute gesagt haben, ja, aber schau, die leben nicht im neuen Bund und ich will mit denen keine Gemeinschaft mehr haben. Ich verstehe, dass man unter Umständen nicht einen Weg gemeinsam gehen kann mit Menschen, die sich weigern, gewisse Dinge anzuerkennen oder zu tun oder darauf bestehen, mich verändern zu wollen. Das verstehe ich. Aber wenn alles, was wir tun, nicht in Liebe geschieht, dann ist der ergriffene, der verstandene neue Bund, der ist dann nicht wirklich ergriffen und nicht wirklich verstanden worden. Warum? Das Zentrum des neuen Bundes ist die Liebe. Liebe ist das, was den neuen Bund ja überhaupt geschaffen hat, ins Leben gebracht hat. Liebe ist das, was Gott bewegt hat, seinen eigenen Sohn zu senden in diese Welt. Liebe ist das, was Jesus dazu bewegt hat, zum Vater nicht zu sagen, hey, schick mir Engel, damit sie mich rausholen aus diesem Chaos. Hinter all den Dingen, die wir im neuen Bund genießen, hinter jedem Gottfakt steckt der Charakter Gottes. Denkt einmal, wie oft habe ich gesagt, hinter jeder Verheißung steckt der Charakter Gottes. Mit anderen Worten, Jesus steht mit seinem Charakter zur Verheißung, die er uns geschenkt hat. Ja, wie viel mehr steht der Charakter Jesus dann hinter jedem Gottfakt? Und jeder Gottfakt ist ein Geschenk, das Jesus so viel gekostet hat. Wisst ihr, wir dürfen niemals vergessen, meine lieben Freunde, dass das, was wir im neuen Bund umsonst bekommen, er hat uns bereits gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das, was wir im neuen Bund umsonst geschenkt bekommen haben, das war für Jesus nicht umsonst. Es hat Jesus so viel gekostet. Und es war ein Opfer der unwahrscheinlichen Liebe, die Jesus gebracht hat, die uns heute hier sitzen lässt, hier stehen lässt, hier im Leben leben können mit der tollen Erkenntnis und dem Erleben des neuen Bundes. Und jedes Mal, wenn ich lieblos bin gegenüber Geschwistern, die in meinen Augen religiös sind, die in meinen Augen vielleicht nicht im neuen Bund wandeln, die in meinen Augen vielleicht einfach Dinge nicht ergriffen haben oder vielleicht nicht ergreifen wollen. Ich denke, die meisten von uns, die tun es doch leichter mit Menschen, die die Sachen noch nicht ergriffen haben, weil sie nicht verstanden haben, weil sie ihnen niemals erklärt wurden. Diesen Leuten, dann können wir ja noch dann die Lehren weitergeben, wir können mit ihnen reden, wir können ihnen ein Buch schenken, wir können ihnen einen Link schicken. Aber wo es Leute gibt, die sich ganz konkret positionieren gegen uns und gegen den neuen Bund, wie sieht's da aus? Wandeln wir da in vollkommener Liebe? Wisst ihr, ich habe mich entschieden, dass wenn andere Menschen mich oder den neuen Bund angreifen oder die Dinge, die ich glaube und lehre, angreifen, dass ich mich ganz besonders anstrengen werde, diese Menschen zu lieben. Ja, anstrengen werde. Im Moment, Reinhard, ist die Liebe eine Anstrengung? Ja, die Liebe ist, ich habe ein weißes Fädchen hier oben, das werden wir wegkriegen. Die Liebe ist insofern eine Anstrengung, dass ich besonders ich muss mich besonders ins Zeug legen und intentional handeln, Menschen zu lieben, die die Dinge, die für mich so wertvoll geworden sind, anklagen oder ankreien oder lächerlich stellen. Ich habe eine ganze Anzahl von Menschen erlebt, die mir nahestehen, also nicht nur irgendwelche Menschen, die mir ganz, ganz, ganz nahestehen. Und diese Menschen, als ich begonnen habe, den neuen Bund zu lehren, das verbrachte Werk des Kreuzes zu lehren, haben diese Menschen angefangen, unwahrscheinlich sarkastisch über das verbrachte Werk Jesus zu reden. Das waren Christen. Das waren Christen, die Jesus gedient haben. Und dann jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, dann haben sie abfällig geredet über den neuen Bund. Abfällig über die Gottfakten geredet. Ja, ja, so einfach ist es beim Reinhard. Einfach sagen, ich bin gesegnet, ja. Und wisst ihr, der Herr hat mich richtig herausgefordert. Er hat mich so herausgefordert, dass ich lernen musste, nicht nur die Menschen zu lieben, bewusst und intentional zu lieben, die Menschen, die einfach leicht zu lieben sind, die Menschen, die so toll sind, so liebenswert sind, die so angenehm sind, sondern Menschen, die ganz bewusst sarkastisch und abfällig und religiös sind, und sich bewusst gegen das stellen, was ich glaube, dass die Wahrheit ist, dass ich ganz besonders diese Menschen liebe. Hat Jesus uns nicht gesagt, was habt ihr für einen Lohn, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben? Was für einen? Gar keinen. Und dann macht Jesus eine harte Aussage. Er sagt, das machen ja auch die Heiden. Mit anderen Worten, Sünder, die Jesus nicht kennen, auch die machen das. Sünder, die Jesus nicht kennen, auch die lieben die, die sie lieben. Darum, mein lieber Freund, so wie der Herr mich herausgefordert hat, so möchte ich auch dich herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, einfach um zu fragen, bist du bereit, diese Menschen ganz besonders zu lieben, die dir nicht zu Gesicht stehen, die den Weg nicht mit dir gehen, die sich entschieden haben, gegen das zu klären oder aufstehen oder zu reden, was dir so wichtig geworden ist im Herzen. Schau, kein Mensch von uns braucht das vollbrachte Werk des Kreuzes verteidigen. Kein Mensch. Wenn Jesus, und das hat mir so sehr geholfen, wenn Jesus den Menschen die Freiheit lässt, dass er denen, die er liebt und für diejenigen, die er liebt und für diejenigen, die er gestorben ist, denen gibt er die Freiheit zu sagen, nein, ich lehne das ab, was du getan hast. Er gibt jeden Menschen die absolute Freiheit, das vollbrachte Werk Jesus Christus abzulehnen. Die Freiheit, die gibt er den Menschen. Und nachdem Jesus das tut und Jesus in seiner Güte und Großzügigkeit immer wieder gezeigt hat, die Liebe ist das Wichtigste, wie können wir etwas anderes tun? Als wahre Nachfolger Jesus müssen wir Johannes 13, Vers 34, 33 und 34 leben, nämlich: Ein neues Gebot gebe ich euch. Nicht ein neues Gebot. Nicht so wie das alte, denn es ist neu. Das alte Gebot war wie? Auge im Auge, Zahn um Zahn. Das neue Gebot ist wie? Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Darum, mein lieber Freund, was ist wichtiger? Die Liebe oder der neue Bund? Eigentlich brauchte man die Frage gar nicht stellen. Die Liebe ist immer das Größte. Ich stelle dir vor, wenn wir alle, die in den neuen Bund glauben, nicht bekannt werden als Vertreter des neuen Bundes, sondern verkannt werden als Menschen, die radikalst lieben, dann haben wir Gott wohlgefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.